Guten Morgen, Herr Busch. Ich möchte Ihnen jetzt gerne auf Ihre Fragen antworten. Und ich habe mir erstmal einen Überblick verschafft über das Gesamtfoto, wo alle Zähne zu sehen sind. Und da fallen mir ein paar Sachen auf, die man auf dem Röntgenbild leider nicht beurteilen kann. Da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie bitte da vielleicht nochmal bei Ihrem Zahnarzt nachschauen lassen. Weil die Achter, also die Weisheitszähne, sehen alle so aus vom Foto. Das kann ich natürlich nicht verifizieren von hier aus. Dazu bräuchte man ein Röntgenbild und man müsste auch mal mit der Sonde abtasten, ob da schon Karies entstanden ist. Ja, also alle vier Weisheitszähne sehen nicht gesund aus. Also da bitte schauen, muss das behandelt werden oder nicht. Dann fallen mir zwei Sachen sofort ins Auge. Und zwar, da haben wir noch Amalgam. Amalgamfüllungen sollten unbedingt aus dem Mund raus. Langfristig gesehen ist das für die Allgemeingesundheit nicht sehr förderlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Amalgamfüllungen einfach das Mundmilieu verändern langfristig, also die Keimbesiedlung verändern, aber auch den pH-Wert des Speichels permanent verändern, wodurch einfach Karies leichter entstehen kann. Ja, also wenn die Amalgamfüllungen alle fachgerecht, und da geht es wirklich darum, dass sie fachgerecht entfernt werden und auch eventuell, also mit allen Schutzmaßnahmen, die es gibt. Ich kann Ihnen da auch in der Mail noch einen Zahnarzt, eine Zahnarztpraxis in Süddeutschland verlinken, die das nach meiner Meinung nach perfekt machen. Also wenn Sie da eine Anlaufstelle brauchen, jemand, der das wirklich gut macht, dann kann ich Ihnen diese Praxis empfehlen. Bitte, bitte nicht ganz normal entfernen lassen, weil dann kommen über die Quecksilberdämpfen praktisch kommt das Schwermetall wieder in den Körper hinein und kann eben auch gesundheitliche Probleme machen. Also wenn, dann richtig entfernen und gegen Keramik austauschen. Da sind wir schon beim Schlagwort, und zwar, welches Füllungsmaterial nimmt man denn, wenn man jetzt eine neue Füllung machen muss oder wenn man eine Karies hat, die behandelt werden muss. Aus meiner holistischen Erfahrung gibt es keine Alternative zur Keramikfüllung. Also auch keine Kunststofffüllung, also Zementfüllungen sind vorübergehende Lösungen, aber nichts für Dauer. Und Amalgam oder Metall oder Gold auch nicht, weil eben Metalle den pH-Wert verändern. Und insofern ist eine metallfreie Versorgung eigentlich das Ziel, wenn man eine gesunde Mundhöhle haben will, in der nicht der Boden sozusagen bereitet ist für neue Karies. Ja, also das Ziel soll ja sein, dass Sie langfristig eben gesunde Zähne haben. Aber wenn Sie jetzt Materialien einbauen lassen, also jetzt zum Beispiel, wenn es um den Unterkieferzahn geht, ist ja auch die Frage, was nimmt man da für ein Material, wenn diese Füllung ersetzt wird? Da am besten immer, wenn eine Füllung fällig ist, sofort das richtige Material einbauen lassen. Auch wenn das jetzt erstmal vielleicht mehr Geld kostet und man sich überlegt, muss das sein oder oh Gott, ich habe das Geld nicht dazu, dann kann ich nur sagen, das Geld hat man auch nicht, wenn aus einer falschen Füllungslegung sozusagen immer mehr Karies entsteht und am Ende lauter Füllungen anfallen. Also das wird langfristig viel, viel teurer als einmal eine richtige Füllung reinmachen zu lassen. Also man muss da einfach langfristig denken und nicht kurzfristig. Ja, also was ist das billigere Material, ist hier nicht der richtige Denkansatz aus meiner Perspektive, sondern welches Material ist das Material, was mir ermöglicht, meine Mundhöhle langfristig gesund zu erhalten. Das sollte eigentlich die Frage sein, die man sich stellt. Und da sehen Sie schon, meine Antwort lautet einfach immer Keramik, und zwar Vollkeramik. Also nicht irgendeine Keramik mit einer Metallbasis, das gibt es nämlich auch. Unbedingt Vollkeramiklösungen, zum Beispiel Zirkonkeramik. Imex ist auch eine Möglichkeit für Inlays oder kleinere Füllungen. Aber das weiß Ihr Zahnarzt dann schon, wenn Sie ihn darauf aufmerksam machen, dass Sie eine vollkeramische Lösung haben möchten. Dann ist die Frage ja gewesen, da unten also rechts der große Backenzahn mit dieser großen Füllung, war ja die Frage von Ihnen, muss da überhaupt eine neue Füllung gemacht werden? Stimmt es, was der Zahnarzt diagnostiziert hat? Und da kann ich dem Zahnarzt nur absolut beipflichten. Er hat absolut richtig erkannt, diese Füllung, erstens ist sie alt, sie ist schon abgenutzt von der Kaufläche, also sie haben gar keine optimale Kauebene mehr an der Stelle, also der Kontakt zum gegenüberliegenden Zahn ist nicht mehr optimal, was eben auch langfristig zu Kiefergelenksbeschwerden führen könnte zum Beispiel. Das ist ein Punkt, der mangelhaft an dieser Füllung ist. Dann sieht die Füllung eben auch von Brandspalt absolut undicht aus. Also die muss unbedingt erneuert werden, um sicherzustellen, dass unter der Füllung eben nicht noch schlimmere Dinge entstehen. An einer Stelle sieht man schon die beginnende Karies. Und wenn das weitergeht, die Füllung ist ja sehr tief, dann ist nicht mehr sehr viel Platz zum Nerv, zur Nervhöhle und dann wird als nächstes, wenn man die Füllung nicht erneuert, die Wurzelbehandlung fällig werden. Und das ist ja auch etwas, was wir unbedingt verhindern wollen. Also deshalb ist jetzt wirklich auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, diese Füllung richtig gut zu erneuern mit dem richtigen Material. Und dann haben Sie auch für die nächsten 30, 40 Jahre, wenn Sie den Mund gut pflegen, keine Probleme mehr. Ja, also das ist eben auch der Vorteil von einem guten Material. Keramik ist sehr stabil. Wenn das gut gemacht ist, dann haben Sie das eben bei guter Pflege vielleicht sogar ein Leben lang. Das kommt halt auch immer darauf an, welches Material da ausgewählt wird. Aber in der Regel ist das wirklich eine langfristige Lösung. Ja, also insofern, und die Größe der Füllung überschreitet auch nach meinem nach meinen Erfahrungen die Stabilitätsgrenzen einer Füllung, einer plastischen Füllung. Also weder Kunststoff noch Zementfüllungen sind einer solchen Größe wirklich langfristig gewachsen. Also da muss man aus Stabilitäts-, aus statischen Gründen eigentlich ein festes Material wählen, entweder Keramik oder Gold. Aber Gold ist eben aus den vorhin gesagten Gründen für mich heute, aus meiner heutigen Sicht, keine Alternative mehr, weil es, wie gesagt, den pH-Wert verändert. Insofern, also auch da aus statischen Gründen muss jetzt was Stabiles rein. Sonst kann man durchaus durch ein falsches Füllungsmaterial, was den statischen Anforderungen nicht gerecht wird, auch provozieren, dass zum Beispiel mal ein ganzer Zahn frakturiert, also bricht und dann muss man ihn ziehen. Also diese Problematik muss einfach auch immer im Auge behalten werden. Ja, also der Zahn 4-6 rechts unten, der große Backenzahn, soll auf jeden Fall, so wie der Zahnarzt das Ihnen empfohlen hat, behandelt werden. Dann der Zahn davor, der Fünfer, da wo er auf dem Röntgenbild sie auf eine beginnende Karies im Zwischenraum aufmerksam gemacht hat, die sehe ich da auch und ich würde also es ist jetzt so eine ganz, ganz grenzwertige Entscheidung, also man unterscheidet röntgenologisch bei der Karies-Diagnostik eine R1, R2, R3 und R4 und man sagt so, R1 und R2 sind beginnende kariöse Läsionen im Schmelzbereich noch. Die können bei guter Pflege und guter Ernährung, gutem pH-Wert sich auch wieder remineralisieren. Aber da muss der Patient wirklich viel mitarbeiten. Das passiert nicht von alleine. Und bei R3, R4, da ist eigentlich schon eine Therapie indiziert. Und ich sehe jetzt halt nur das Röntgenbild nicht ganz so scharf. Also ich, wenn ich am Computer wäre beim Zahnarzt, könnte ich mir das noch ein bisschen hin und her ziehen und ein bisschen genauer gucken. Es sieht für mich aus, als wäre es eine R3. Also da soll der Zahnarzt bitte noch mal gucken. Wenn es eine R3 ist, würde ich es behandeln lassen, ja, weil sonst geht es tiefer und dann haben wir das Problem, dass das Loch wieder größer wird und dann muss man wieder mehr bohren und das ist ja alles wieder Substanzverlust, was langfristig einfach keinen Sinn macht. Was ich aber auch gesehen habe auf den Röntgenbildern, also ich habe Ihnen ja schon gesagt, von dem Übersichtsfoto sehe ich, also Übersichtsfoto, wo man praktisch den Mund sieht mit Ober- und Unterkiefer, sehe ich an den Achtern eben auch Veränderungen, die man nochmal verifizieren sollte über ein Röntgenbild, ob das Karies ist oder nicht. Wenn das Karies ist, sollte das unbedingt auch behandelt werden, weil da halten sich halt Bakterien auf, die letztendlich der Nachschub oder die Nachschubquelle an Bakterien sind und damit einfach alle anderen Zähne, die momentan noch keine Karies haben, gefährden. Und dann kann auch eine Remineralisation an einem Zahn zum Beispiel nicht optimal funktionieren. Das heißt, man muss immer gucken, dass alles sauber ist, alle Schlupfwinkel für Bakterien entfernen, der pH-Wert muss optimal sein und dann kann auch eine beginnende Karies wieder remineralisieren, ja, solange sie R1, R2 ist. Und da kommen wir schon auf den nächsten Punkt. Sie haben mir ja zwei Bissflügelaufnahmen geschickt, von der rechten und von der linken Seite. Und auf der linken Seite, ich schicke Ihnen dieses Bild, also dieses Röntgenbild mit den schwarzen Kreisen, die ich drumherum gezogen habe. Also schicke ich Ihnen das Röntgenbild, damit Sie sehen, da sehe ich beginnende Karies. Allerdings sieht das für mich noch aus wie R2, also R1, R2. Das bedeutet, dass Sie da unbedingt auch etwas machen müssen. Da haben Sie noch die Chance, wenn Sie sozusagen in der Mundhülle für Ordnung sorgen, die Chance, dass das remineralisiert, bevor es eine R3 oder R4 wird und dann behandelt werden müsste. Also, das heißt, Sie müssen jetzt ganz dringend etwas verändern. Das eine heißt, der Zahnarzt muss praktisch die kariösen Stellen, die da sind, eliminieren, damit sie überhaupt eine Chance haben, durch eine Ernährungsveränderung, durch die Sanierung sozusagen des pH-Werts, dass sie überhaupt die Chance haben, zu remineralisieren. Ja, deshalb also die Therapie beim Zahnarzt ist ganz dringend wichtig und nötig. Und dann geht es einfach darum, dass Sie langfristig schauen, warum haben Sie da Karies entwickelt? Betreiben Sie optimale Zahnzwischenraumreinigung, das heißt, machen Sie Zahnseide regelmäßig, wie putzen Sie Ihre Zähne, ernähren Sie sich Karies protektiv, nenne ich das, also ernähren Sie sich möglichst von Frischkost, selbst gekocht, nicht gekauft, keine Fertigprodukte, kaum Zucker, sodass praktisch Ihr pH-Wert in den optimalen Bereich sich entwickeln kann. Leben Sie biologisch, also dass Sie keine Pestizide in höherem Maß zu sich nehmen. All das hat einen Einfluss auf den pH-Wert und natürlich auf die Remineralisationsfähigkeit Ihrer Mundhöhle. Ja, also das ist aber etwas, worauf nur Sie Einfluss haben. Das kann der Zahnarzt für Sie nicht machen. Das bedeutet, Sie müssen ganz dringend Ihr Leben sozusagen dahingehend strukturieren, dass überhaupt diese Remineralisation eine Chance hat. Und das relativ schnell. Also sobald die Füllungen gemacht sind und sobald auch die Amalgamfüllungen draußen sind, weil die eben auch auf den pH-Wert einen negativen Einfluss haben, dann haben Sie sozusagen die Chance über eine basenüberschüssige Ernährung, wenn Sie da Informationen brauchen. Ich habe ein E-Book geschrieben, zauberhafte Rezepte für gesunde Zähne. Da gibt's ganz, ganz viele Rezeptanleitungen, wie man sich zahngesund ernähren kann, auch Inspirationen, wie, was man statt Zucker nehmen kann. Xylit ist da zum Beispiel ein Wundermittel, aber auch Stevia ist wunderbar geeignet, um praktisch Karies rückgängig zu machen. Aber das heißt, man muss es konsequent machen und nicht nur 1, 2, 3 Wochen, sondern das heißt eine Umstellung fürs ganze Leben. Das fällt manchen Leuten schwer. Aber das ist die einzige Chance. Oder es geht halt so weiter wie bisher. Man entwickelt immer wieder irgendwo neue Kariesstellen, die werden halt dann behandelt vom Zahnarzt. Und man wird eigentlich ein Leben lang Dauerklient beim Zahnarzt bleiben. Wenn Sie das durchbrechen möchten, dann müssen Sie jetzt die Reißleine ziehen, Eigenverantwortung übernehmen, das sanieren lassen, was saniert werden muss, damit Sie praktisch eine gute Grundlage haben und bei Null beginnen können und dann durch eine Ernährungsveränderung wirklich eine große Chance haben, Ihre Zähne ein Leben lang gesund zu halten. Und zwar gesund von Karies, gesund von Parodontitis oder eben Zahnfleischentzündungen. Ja? Was jetzt hinter dieser Thematik holistisch noch zu betrachten ist, weil mein Ansatz ist ja, holistische Gesundheit und das, was wir jetzt besprochen haben, ist die rein körperliche Ebene. Da gibt es ja noch die seelische und die geistige Ebene, die eben 2/3 ausmachen und die körperliche macht 1/3 aus. Da gibt es natürlich auch noch ganz viel zu sagen, warum an diesen Zähnen jetzt Karies entstanden ist, was das für tiefer liegende Gründe hat. Das zu ergründen, können Sie sich selber auch decken, indem Sie zum Beispiel mein Buch kaufen, ganzheitlich gesunde Zähne. Da gibt es sehr, sehr viele Informationen dazu. Das können Sie sich relativ leicht zusammensetzen, das Wissen. Wenn Sie da weitere Infos haben wollen, können Sie im Grunde mit mir ins Coaching gehen. Dann kann ich Sie da durchführen. Innerhalb von 10 Sitzungen können wir da wirklich auf den Stand kommen, wo Sie Ihr eigener Spezialist werden und selber sozusagen wissen, was dahinter steckt als Thema und das Auflösen, um langfristig wirklich Ruhe zu haben in der Mundhöhle. Aber das ist eben eine Sache, da muss man wirklich bereit zu sein. Das bedeutet auch, dass man viele Dinge anschauen muss, die vielleicht unbequem sind und Dinge verändern muss im Leben, die vielleicht zeitintensiv sind, die das Leben nochmal komplett auf den Kopf stellen. Aber dann hat man wirklich langfristig die Chance, Heilung zu bekommen. Ja, und das ist ja wirklich eine schöne Aussicht, wenn man weiß, okay, ich habe es im Griff, ich kann verhindern, dass ich an meinen Zähnen weitere Symptome entwickle. Ja, also ich hoffe, ich konnte Ihnen schon einige Fragen beantworten und Sie sind jetzt klarer in Bezug auf die Therapie beim Zahnarzt. Und falls Sie weitere Informationen benötigen, wie gesagt, Sie finden einige meiner Produkte, die erklären Ihnen eben die Dinge auch. Das können Sie im Selbstlernprogramm sozusagen sich selber aneignen, das Wissen. Oder wie gesagt, wenn Sie an die Hand genommen werden möchten, dann gibt es einfach die Möglichkeit, auch ein Coaching zu machen. Aber das ist natürlich dann schon eine größere Geschichte. Also in diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.